So langsam lüftet sich der Schleier des Geheimnisses um Julian Carax. Ich spüre, dass wir der Geschichte des merkwürdigen Buches schon sehr viel näher gekommen sind, Daniel. Von Pater Fernando wissen wir, dass Julian Carax mit Miquel Moliner und Jorge Aldaya in dieselbe Klasse ging. Julian hatte die San Gabriel-Schule nur dank der Fürsprache des reichen Industriellen Don Ricardo Aldaya besuchen dürfen, der in ihm einen Nachfolger für sein Geschäft sah. Julian hatte sich allerdings in dessen Tochter Penelope verliebt. Und dann tritt Francisco Javier Fumero auf den Plan, der wegen Penelope auf Julian eifersüchtig ist und versucht, ihn zu erschießen. Ja, aber Miquel wirft sich dazwischen und Fumero landet in der Besserungsanstalt. Damit ist er zunächst aus dem Spiel. Die Beziehung zwischen Julian und Penelope hatte sich im Geheimen entwickelt. Bis zu dem Tag, als Signora Aldaya die beiden in einer eindeutigen Situation erwischte. Julian flieht nach Paris, wo er mit seinen Romanen beginnt. Aber von Penelopes Schicksal wissen wir nichts. Ich weiß es jetzt. Ich wollte dir diesen Ort zeigen. Das ist schließlich Teil deiner Geschichte. Der Geschichte von Julian Carax und Penelope. Bea, die Schwester meines besten Freundes, hatte ein Treffen mit mir im Haus der Aldayas ausgemacht. Hast du sowas schon mal erlebt, Daniel? Im Traum. Wir spürten, dass sich jemand auf der anderen Seite der Tür befand. Ich sah die Angst auf Beas Gesicht. Mit der Kerze in der Hand ging ich in den Korridor hinein. Bitte, Daniel, lass uns endlich gehen! Gleich darauf sah ich zwei große weiße Gegenstände. Es handelte sich um zwei weiße Särge. Der eine war kaum 3 Spannen breit. Ich trat näher heran und sah, dass auf beiden Särgen ein Name und ein Kreuz eingraviert waren. Im Kerzenschimmer konnte ich knapp entziffern: Penelope Aldaya, 1902 bis 1919. Ich war wie gelähmt. Etwas oder jemand kam näher. Ich spürte kalte Luft über meine Haut streichen und wich ein paar Schritte zurück. Raus hier! Ich erkannte sogleich die Stimme. Es war Lancoubert. Die Stimme des Teufels. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Aus dem Spanischen von Peter Schwar. Musik Pierre Oser. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Zilker. Dritter Teil: Stadt der Schatten. Und was passierte dann? Mein Gott, Daniel, nun machen Sie es doch nicht so spannend. Ich stürzte die Treppe nach oben, packte im Erdgeschoss Bea am Arm und rannte mit ihr raus. Ja, und Sie sind sicher, dass es dieser Lancoubert war, der Ihnen im Keller aufgelauert hatte? Es war seine Stimme. Ja, aber wer könnte sich hinter dieser Romanfigur verbergen? Vielleicht Jorge Aldaya. Wir wissen auch nichts Genaues über Miquel Moliner. Deshalb müssen Sie unbedingt noch einmal zu Nuria Monfort. Sie sagen ihr auf den Kopf zu, dass Sie Ihre Lügen durchschaut haben. Dann gehen Sie wieder und überlassen mir das Feld. Ich werde dann beobachten und notieren, was sie unternehmen wird. Geht es Ihnen denn schon wieder besser? Sollten Sie nicht lieber das Bett hüten? Sie wissen doch, ich bin ein Mann der Tat. Und es ist erwiesen, dass im Bett mehr Leute sterben als im Schützengraben. Daniel. Der blaue Rauch einer Zigarette umschleierte das Gesicht von Nuria Monfort. Ich dachte, ich würde Sie nicht wiedersehen. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Komm rein. Ich folgte ihr in einen engen, halbdunklen Raum, wo sich ihr Schreibtisch, ihre Bücher und eine Sammlung von streng ausgerichteten Bleistiften befanden. Vor einigen Tagen hat ein Freund von mir herausgefunden, dass ihr Mann Miquel Moliner noch nie in einem Gefängnis gesessen hat. Und da frage ich mich, warum sie mir das... Schweig! Du richtest mich, ohne mich zu kennen. Dann helfen Sie mir, sie kennenzulernen. Wem hast du das erzählt? Wer weiß sonst noch, was du gesagt hast? Mehr Leute, als man denkt. Die Polizei folgt mir schon seit längerem. Fumero? Ich hatte den Eindruck, ihre Hände zitterten. Du weißt nicht, was du angerichtet hast. Sagen Sie es mir. Du meinst bloß, weil du ein Buch gefunden hast, hast du das Recht, ins Leben anderer Leute einzudringen. Es gibt Dinge, die du nicht verstehst und die dich nichts angehen. Jetzt gehen Sie mich etwas an, ob ich will oder nicht. Du weißt nicht, was du sagst. Ich war im Aldaya-Haus. Ich weiß, dass sich Jorge Aldaya dort versteckt. Und ich weiß, dass er es war, der Carax ermordet hat. Weiß das auch Fumero? Keine Ahnung. Ist dir Fumero hierher gefolgt? Ich glaube nicht. Die Wut in ihren Augen glühte, verbrannte mich. Haben Sie gewusst, dass Jorge Aldaya Julian umgebracht hat und sich nun in diesem Haus versteckt? Du verstehst nichts. Gar nichts. Ich verstehe, dass Sie gelogen haben, um den Mann zu schützen, der Julian ermordet hat. Das einzige Ziel dieses Mannes ist aber, jede Spur von Julian Carax' Existenz zu vernichten. Das ist es, was ich verstehe. Nuria Montfort schüttelte langsam den Kopf. Geh, Daniel. Verlass die Wohnung und komm nie wieder. Du hast schon genug angerichtet. Den Blick starr auf den Boden gerichtet, ging ich über die Plata de San Felipe Neri. Ich schleppte den Schmerz mit, den ich von den Lippen dieser Frau genommen hatte. Einen Schmerz, als dessen Komplize ich mich fühlte, ohne zu begreifen. Als ich an der Kirche vorüberging, bemerkte ich kaum den hageren Priester mit der großen Nase, der mich vor dem Eingang bedächtig segnete. Erst einige Minuten später ging mein Licht auf. Zurück in der Buchhandlung schaute mein Vater auf die Uhr und runzelte die Stirn. Ziemlich spät. Du weißt, dass ich zu einem Kunden nach San Jugat muss und lässt mich hier warten. Entschuldige, Papa. Ist Fermin noch nicht zurück? Nein. Übrigens, du hast einen Brief bekommen. Er liegt neben der Kasse. Bis heute Abend. Ja, bis später. Ich ging zur Kasse und warf einen Blick auf den Brief. Der Umschlag trug einen Absender, der meinen Mut zunichte machte. Militärbezirk Barcelona. Halleluja. Musterungsbüro. Mir wurde in kitschiger Prosa verkündet, dass ich in 2 Monaten die Ehre und den Stolz hätte, mich der heiligsten und vornehmsten Aufgabe anzuschließen, die der hispanische Mann zu erfüllen hat. Nämlich die Uniform anzuziehen und der Heimat zu dienen. Hallo, Daniel. Mach ein heiteres Gesicht. Du siehst ja aus wie ein Karpfen mit Migräne. Ist dein Vater nicht da? Nein, tut mir leid, Don Gustavo, der ist zu einem Kunden gefahren. Sehr gut. Es ist besser, er hört nicht, was ich dir zu sagen habe. Hat es was mit Charakter zu tun? Heute Morgen habe ich mit Don Manuel Fonseca gesprochen, der seit 1924 Angestellter des städtischen Leichenschauhauses ist. Aha. Dieser Don Manuel hatte Dienst, als im September 36 die Leiche von Julian Carax in die Pathologie kam. Ihm fiel zunächst der Name nicht mehr ein, aber für eine kleine Spende von 20 Duros schaute er gerne in den Akten nach. Dabei erinnerte er sich an eine merkwürdige Begebenheit. Bei Einbruch der Dunkelheit sei in Begleitung 2 Polizisten ein zittriges Männchen in der Leichenhalle erschienen. Es war Senor Fortun, der gekommen war, um die Leiche zu identifizieren. Don Manuel schlug also das Leichentuch zurück und die Polizisten fragten, ob das sein Sohn Julian sei. Und? Senor Fortun blieb stumm, sagte kein einziges Wort, fast eine Minute lang. Dann machte er einfach kehrt und ging. Er ging, ohne etwas zu sagen. Ja, das macht doch kein Vater. Ganz egal, wie groß das Zerwürfnis mit seinem Sohn auch war. Don Manuel erinnerte sich, dass noch ein dritter Polizist hinzugekommen war, der die ganze Szene mit einer Zigarette im Mund beobachtet hatte. Kaum war Senor Fortun gegangen, habe er einen Blick auf den Toten geworfen und ihm ins Gesicht gespuckt. Dann habe er den Pass und ein Foto an sich genommen und angeordnet, die Leiche am nächsten Morgen in einem anonymen Massengrab zu beerdigen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, das dachte Don Manuel auch. Vor allem, weil der Tote immer noch nicht nach dem Reglement identifiziert worden war. Als er dagegen protestiert habe, sei dieser Polizist auf ihn zugetreten und habe ihn gefragt, ob er den Toten auf seiner letzten Reise begleiten möchte. Dann unterschrieb er den Totenschein und erklärte den Fall für abgeschlossen. Don Manuel war sehr erschrocken. Diese Unterschrift hat er nie vergessen, weil er sie später auf Dutzenden von Totenscheinen wiedergefunden hat. Inspektor Francisco Javier Fumero. Ganz genau. Weißt du, was das heißt? Dass wir bisher zu blauäugig waren. Nein. Dass wir unser blaues Wunder erst noch erleben werden. Nachdem Don Gustavo Bartolo gegangen war, wartete ich auf Hermine. Es war bereits eine halbe Stunde nach Ladenschluss und ich hatte keine Ahnung, wo er sich befand. Ich verließ die Buchhandlung und wählte beim öffentlichen Fernsprecher an der Ecke die Nummer der Aguilars. Bea, bist du es? Ach du Schweinehund. Ich schwöre dir, ich prügele dir die Seele aus dem Leib. Hast wohl nicht genug Mumm zu sprechen, du Mistkerl. An deiner Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen. Sogar ein 19-jähriges Mädchen hat mehr Schneid als du. Sie hat nämlich nicht sagen wollen, wer du bist. Aber weil du nicht den Mut hast, deinen Kopf für Bea hinzuhalten, wird sie dafür büßen, du Schwäche. Meine Hände zitterten, als ich die Telefonzelle verließ. Ich hatte gar nicht bedacht, dass mein Anruf Beas Lage verschlimmern könnte. Ich ging zurück zum Laden, als ich feststellte, dass mich auf der anderen Straßenseite ein Mann beobachtete. Ich hatte gerade die Tür geöffnet, als mich plötzlich ein weiterer Mann von hinten am Handgelenk packte und mich in den dunklen Hausflur stieß. Zwei Männer folgten uns ins Haus. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Sprechen wir dir den Arm. Wo ist der? Es war Fumero. Wer? Ich verarsche nicht, du Scheißbengel. Lärme, schauen Sie sich um. Eine halbe Minute rührte sich Fumero nicht, sondern bohrte mir seinen Revolver ins Gesicht. Ich frage dich zum letzten Mal, wo ist er? Ich habe ihn seit Mittag nicht mehr gesehen. Das ist die reine Wahrheit. Wenn wir ihn hier finden, dann bist du dran. Du weißt ja gar nicht, worauf du dich eingelassen hast. Aber sobald ich deinen Freund gefunden habe, ist es aus. Keine Richter, keine Zeugen. Ich werde mir viel Zeit nehmen und es genießen. Und als Nächster bist du dran. Er ist nicht hier. Schade, sehr schade. Aber freu dich nicht zu früh. Wir finden ihn schon. Los, lass uns gehen. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Die drei grauen Männer verschwanden und ihre rabiaten Schritte hinterließen eine Spur der Angst. Eine halbe Stunde später kam mein Vater und sah den Bluterguss, den Fumeros Revolver in meinem Gesicht hinterlassen hatte. Was ist denn hier passiert? Geht es dir gut? Oh, alles halb so wild. Ich hab mich am Küchenschrank gestoßen. Mein Vater zog die Augenbraue hoch hier. Und reichte mir eine druckfrische Zeitung. Das ist die Ausgabe von morgen. Lies bitte Seite 6. Bettler ermordet Frau am helllichten Tag. Barcelona. Gestern Abend wurde Nuria Montfort, 37, erstochen aufgefunden. Der Mörder ist offenbar Antonio José Gutierrez, 51, ein stadtbekannter Vagabund, der vor 6 Jahren aus dem Modelo-Gefängnis entflohen ist und sich seither mit Hilfe verschiedener Identitäten den Behörden entzogen hat. Im Moment des Verbrechens trug er eine Soutane. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des flüchtigen Täters führen, der als bewaffnet und sehr gefährlich eingeschätzt wird. Ich konnte es nicht fassen. An diesem Morgen hatte ich noch mit Nuria gesprochen. Jetzt war sie tot. Ermordet. Angeblich von meinem Freund Fermin. Hast du diese Person gekannt? Nuria Montfort. Ich habe zweimal mit ihr gesprochen. Was hattest du mit ihr zu tun? Sie war die Tochter von Isaac, dem Aufseher vom Friedhof der vergessenen Bücher. Er hatte mir ihre Adresse gegeben, weil sie mir etwas zu Karak sagen konnte. Und? Hat Fermin sie gekannt? Nein. Ja, wie kannst du da so sicher sein? Wie kannst du nur an ihm zweifeln und diesen Verleumdungen in der Zeitung glauben? Aber er war in ihrer Nähe. Ja. Weil du ihn darum gebeten hast. Ach, du verstehst es nicht, Vater. Natürlich nicht. Ich verstehe weder dich noch Fermin noch die Tatsache. Papa! Aufgrund dessen, was wir von Fermin wissen, kann nicht sein, was da steht. Was wissen wir denn von Fermin? Zunächst einmal kennen wir nicht einmal seinen richtigen Namen, wie sich jetzt herausstellt. Du irrst dich in ihm. Nein, Daniel, du bist es, der sich irrt. Und zwar in vielem. Wer erlaubt dir denn, im Leben anderer Menschen herumzuwühlen? Ich bin frei zu sprechen, mit wem ich will. Vermutlich fühlst du dich auch frei von den Konsequenzen. Was willst du damit sagen? Mein Vater schaute mich traurig an. Ich bin nicht schuld an diesem Tod. Manchmal weiß ich nicht mehr, wer du bist, Daniel. 3 Tage später fand die Beerdigung auf dem Friedhof des Montjuïc statt. Ein 50 Menschen stand vor einem aschfarbenen Himmel. Nachdem der Priester fertig war, gab er den Totengräbern ein Zeichen, mit der Arbeit zu beginnen. Die kleine Gruppe zerstreute sich langsam. Beim Ausgang wartete Isaac auf mich. Sein Gesicht war tränenüberströmt. Die Polizei sagt, der Mann, der sie umgebracht hat, war ein Freund von ihnen. Die Polizei lügt. Das dachte ich mir. Isaac, ich versichere Ihnen... Nicht nötig, Daniel. Ich weiß, dass Sie die Wahrheit sagen. Er zog einen dicken Umschlag aus der Manteltasche. Am Abend vor Ihrem Tod hat mich Nuria besucht. Sie war sehr unruhig und hat mich gebeten, diesen Umschlag für Sie zu verwahren und Ihnen zu geben, sollte etwas geschehen. Er gab mir den Umschlag. Er enthielt ein Bündel handgeschriebener Blätter. Es ist die Geschichte, die Sie gesucht haben, Daniel. Jetzt gehört sie Ihnen. Die Uhren schlugen Mitternacht, als ich das Manuskript zu lesen begann. Ihre kleine, ordentliche Schrift erinnerte mich an die Reinlichkeit ihres Schreibtisches. Julian Carax und ich lernten uns im Herbst 1933 kennen. Damals arbeitete ich für den Verleger Joseph Cabestan, der Carax in Paris entdeckt hatte. Julian verdiente seinen Tagesunterhalt mit Klavierspielen in einem Animierlokal und des Nachts schrieb er. Allerdings mit katastrophalem kommerziellen Erfolg. Für einen Spottpreis hatte Cabestan daraufhin die Rechte für Spanien und Lateinamerika erworben. Aber auch diese Ausgaben wurden ein totales Fiasko. Kaum mehr als 100 Exemplare wurden verkauft. Trotzdem veröffentlichte Cabestan weiterhin dessen Bücher, obwohl es offensichtlich ein Verlustgeschäft war. Monate später fand ich eine Erklärung dafür. Mir fiel ein Ordner mit Rechnungen in die Hände. Daraus ging eindeutig hervor, dass die Herstellungskosten der Carax-Bücher von einem gewissen Michel Molinaire übernommen wurden. Ich beschloss, ihn zu besuchen und ihn über die schlechten Verkaufszahlen aufzuklären. Michel Molinaire war ein rätselhafter Mann. Er führte ein mönchisches Leben, allein in einem halb zerfallenen Palast, der zur Erbschaft seines Vaters gehörte, eines Industriellen, der mit der Produktion von Waffen sein Geld verdient hatte. Michel gab das ganze Geld für die Restaurierung von Museen, Kathedralen, Bibliotheken und Krankenhäusern her und stellte zudem sicher, dass die Werke seines Freundes Julian veröffentlicht wurden. Geld habe ich genug. Freunde wie Julian aber fehlen mir. Mit der Zeit sahen wir uns regelmäßig und ohne es zu merken, wurden wir gute Freunde. Er erzählte mir Geschichten aus den Tagen an der San Gabriel-Schule. Durch seine Worte und Erinnerung entdeckte ich Julian Carax, den Michel sehr bewunderte, und machte mir ein Bild von ihm. Ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt hatten, gestand Mikel, er habe sich in mich verliebt. Du bist mein allerbester Freund und ich schätze dich sehr. Aber ich bin nicht in dich verliebt. Ich weiß, du bist in Julian verliebt. Weißt es aber noch nicht. Das erste Mal, dass ich Julian persönlich sah, war am Gare d'Austerlitz. Ich war für Cabestan nach Paris gefahren, um mit Gallimard einige Verträge auszuhandeln. Ich hatte Julian meinen Besuch angekündigt, der mir daraufhin angeboten hatte, dass ich bei ihm wohnen könne. Dort stand er dann auf dem Bahnhof, in Nebel gehüllt. Er sah älter aus, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und machte einen abgespannten Eindruck. Aber er lächelte. Und er hatte das schönste Lächeln der Welt. Er wohnte in Saint-Germain, in einer ärmlichen Mansardenwohnung, mit zwei Zimmern, die er für mich gewissenhaft sauber gemacht hatte. Wie lange wirst du in Paris bleiben? Vermutlich 2 Tage. Oder 3. Paris sieht man nicht in 2 Tagen. Auch nicht in 2 Monaten oder 2 Jahren. Ich kann aber nicht 2 Jahre in Paris bleiben, Julian. Warum eigentlich nicht? Wartet jemand auf dich? Julian verbrachte fast alle Nächte schlaflos an seiner Schreibmaschine, schrieb oder überarbeitete einzelne Seiten oder betrachtete einfach in der Ferne die Türme von Notre Dame. Eines Nachts, als auch ich nicht schlafen konnte, ging ich zu ihm hinüber. Wir schauten lange in den Regen. Dann fragte ich, wer Penelope sei, der jedes Buch von ihm gewidmet war. Penelope ist die einzige Frau, die ich je geliebt habe. Warum bist du nie nach Barcelona zurückgekehrt, um sie zu holen? Dann verfiel er in langes Schweigen. Und als ich in der Dunkelheit sein Gesicht suchte, war es tränenüberströmt. Ohne zu wissen, was ich tat, kniete ich bei ihm nieder und umarmte ihn. So blieben wir eng umschlungen bis zum Morgen. An diesem Morgen und an den weiteren liebten wir uns auf dem Boden. Immer schweigend. Diese 2 Wochen, die ich mit Julian verbrachte, war die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich spürte, dass ich selbst war. Zurück in Barcelona ließ ich einige Zeit verstreichen, bevor ich Mikel Moliner aufsuchte. Als wir uns wieder sahen, brauchte ich gar nichts zu sagen. Er schaute mir in die Augen und nickte. In diesen Monaten war Penelope Aldaya für mich zu einem Geist geworden, der mir den Schlaf und den klaren Verstand raubte. Ich bat Mikel, mir die Wahrheit über sie zu erzählen. Er wusste von ihrem Bruder Jorge, was sich bei den Aldayas abgespielt hatte. Ich weiß, dass du es gewesen bist, der Julian zur Flucht verholfen hat. Du bist nicht mehr mein Freund. Ich will dich nie wiedersehen. Und wenn du irgendjemand etwas darüber erzählst, bring ich dich um. Einige Wochen später bekam Mikel einen Brief von Julian unter falschem Namen, worin dieser ihm seine Adresse in Paris mitteilte und einen weiteren Brief für Penelope mitschickte. Es war der erste von vielen Briefen, die Penelope nie zu Gesicht bekommen sollte. Mikel schrieb Julian wöchentlich zurück und erzählte ihm nur das, was er für angebracht hielt. Irgendwann bekam Mikel durch die Kinderfrau Jacinta, die noch Kontakt zu einigen Bediensteten im Haus hatte, ein Foto übermittelt, auf dem Penelope eine Nachricht für Julian hinterlassen hatte. Mikel wusste nicht, wie Julian darauf reagieren würde und behielt das Bild immer bei sich. Einige Tage später ging Mikel an dem Hutladen vorbei und erfuhr, dass Julians Mutter Sophie ihren Mann kurz zuvor verlassen hatte. Die Pförtnerin gab ihm die Adresse einer Pension, wo Sophie Carax auf die Abfahrt des Schiffes nach Südamerika wartete. Dort zeigte Mikel ihr das Foto mit Penelopes Worten an Julian. Sie weiß es. Das arme Ding weiß es. Sie weiß was? Es ist meine Schuld. Was? Penelope und Julian sind Geschwister. Als Sophie Carax mit knapp 19 Jahren mittellos aus Frankreich nach Barcelona kam, begann sie bei einer kleinen Musikschule als Privatlehrerin für Klavier und Gesang. Sie besuchte die palastähnlichen Häuser, wo sie dem arroganten Nachwuchs der industriellen Aristokraten Unterricht erteilte. In der Zwischenzeit war der Hutmacher Fortun auf den Plan getreten, der taub für jede Art von Korb ihr einen Heiratsantrag machte. Er versuchte es immer wieder, obwohl Sophie wusste, dass sie ihn nie lieben könnte. In einem der Häuser wurde Sophie Don Ricardo Aldaya, dem Erben des Aldaya-Imperiums, vorgestellt. Sophie wechselte nur einen Blick und wusste, dass sie für immer verloren war. Ich habe die ganze Woche nicht aufgehört, an dich zu denken. Du brauchst mir nur zu sagen, dass es dir nicht ebenso ergangen ist. Und ich lass dich gehen. Und du wirst mich nie wiedersehen. Sie empfand diese schwächliche Verachtung für ihn, welche die Dinge wecken, die wir uns am meisten wünschen, ohne es zu wissen. Bald spürte Sophie, dass sie ein Kind von ihm im Leib trug. Aber sie fürchtete sich davor, es ihm zu sagen. Fast so sehr, wie sie sich fürchtete, ihn zu verlieren. Einmal mehr sah er Don Ricardo an, was sie ihm nicht gestehen konnte. Er gab ihr 500 Peseten und eine Adresse und befahl ihr, sich das Kind wegmachen zu lassen. Als sich Sophie weigerte, ohrfeigte er sie, bis sie aus den Ohren blutete. Als Sophie dem Hutmacher erzählte, ein paar Halunken hätten ihr versucht, die Handtasche zu entreißen, glaubte er ihr. Auch als sie ihm sagte, sie wolle seine Frau werden, glaubte er ihr. Sophie Carax hatte nie gedacht, dass sie Don Ricardo je wiedersehen würde oder dass er zurückkommen würde, um seinen Sohn zu sehen. Seit Jahren wusste er um den Sohn des Hutmachers. Als der Moment gekommen war, beschloss er, den Jungen kennenzulernen. Zum ersten Mal in 15 Jahren traf er auf jemanden, der ihn nicht fürchtete, sondern herausforderte. Señor Aldaya, Ihr Scheitel sieht aus wie die Plaza de las Arenas. Und wenn wir Ihnen nicht schnellstens eine Garnitur Hüte anfertigen, wird man Ihre Schädeldecke mit dem Stadtplan von Barcelona verwechseln. Don Ricardo erkannte sich selbst in dem Jungen und beschloss, ihn aus dieser mittelmäßigen, ärmlichen Welt herauszunehmen, um ihm die Tore zu seinem Finanzimperium zu öffnen. Nicht ein einziges Mal kam er auf den Gedanken, dass Julian ihn insgeheim verachtete und diese ganze Farce für ihn nur als Vorwand diente, um in der Nähe von Penelope zu sein. Als ihm dann seine Frau berichtete, sie habe Julian und Penelope in einer eindeutigen Situation erlebt, ging für ihn die Welt in Flammen auf. Er beschloss, gemeinsam mit dem Hutmacher Julian in die Armee zu schicken, wo man seinen Tod als Unfall ausgegeben hätte. Niemand außer ihm und seiner Frau durfte Penelope in all den Monaten besuchen, in denen sie in ihrem Zimmer eingesperrt war. Am 26. September 1919 gebar Penelope Aldaya einen Jungen, der tot zur Welt kam. Hätte ein Arzt sie untersuchen dürfen, so hätte er diagnostiziert, dass das Baby schon seit Tagen in Gefahr war und dass man mit einem Kaiserschnitt hätte einschreiten müssen. Als man die Tür öffnete, fand man Penelope tot in einer Lache ihres Blutes liegen, ein purpurnes, glänzendes Baby in ihren Armen. Ohne Zeugen und Zeremonie wurden die beiden in der Krypta im Keller begraben und das Zimmer zugeschlossen. Währenddessen bröckelte das Aldaya-Imperium leise vor sich hin. Auf Madrider Gängen und in Genfer Banken wurde die Übernahme geplant. Die Familie hatte längst alles Ansehen verloren. Deshalb planten der Chefbuchhalter und die engsten Mitarbeiter die Flucht nach Argentinien, um dort neu anzufangen. An einem Morgen des Jahres 1926 verließen die Aldayas unter falschen Namen Barcelona an Bord eines Schiffes, das sie nach Südamerika brachte. Don Ricardo war bereits todkrank und überlebte die Reise nicht. Kurz vor seinem Tod ließ er Jorge schwören, seinen letzten Willen zu erfüllen. Du wirst Julian Carax finden und ihn töten. Schwöre es mir. 10 Jahre später kehrte Jorge Aldaya nach Barcelona zurück. Die Missgeschicke der Familie Aldaya hatten sich in Argentinien noch vermehrt. Der Mann, der nach Spanien zurückkehrte, war ein Bettler, ein Ausbund an Bitterkeit und Misserfolg, dem nur eins geblieben war: der Hass auf denjenigen, dem er die Schuld an seinem Untergang gab, Julian Carax. Der Zufall brachte ihn mit einer Person seiner Jugend zusammen, Francisco Javier Fumero, der nach seiner Karriere in Besserungsanstalten in die Armee eingetreten war. Man munkelte, dass er für Geld Persönlichkeiten liquidiere. Als Jorge Aldaya bei ihm aufgetaucht war, sah Fumero die Chance, ihn auf Julian Carax anzusetzen. Jorge fuhr nach Paris und fand Julian in dem Etablissement, wo er arbeitete. Voller Hass forderte er Julian zu einem Duell heraus. Fumero hat dich belogen! Jorge! Gerade du wagst es, von Lügen zu sprechen! Du bist einfach abgehauen. Penelope hat mit gebrochenem Herzen und blutender Seele auf dich gewartet. Fumero wusste genau, dass Jorge aus Dummheit und blinder Wut nicht in der Lage sein würde, Julian in einem verkaterten Ehrenduell zu töten. Nicht Julian sollte sterben, sondern Aldaya, der seine Schuldigkeit getan hatte. Fumero wusste, dass Julian nun zu keinem anderen Gedanken mehr fähig war, als nach Barcelona zu Penelope zurückzukehren. 1934 wurde Miquel wegen Zahlungsunfähigkeit aus seinem Palast geschmissen. Er litt damals schon an Tuberkulose. Er war der gütigste und anfälligste Mensch, den ich je kennengelernt hatte. Wir heirateten an einem Februarmorgen, aber wir sagten niemandem etwas davon. Wir führten in meiner Wohnung eine Geheimehe. Bis eines Tages Julian in der Tür stand. Julian? Was machst du hier? Ich zog ihn schnell in die Wohnung, damit ihn niemand sehen würde. Julian, du musst weg. Fumero sucht dich. Das mit Jorge war eine Falle. Ich weiß. Ich will zum Haus. Da wohnt niemand mehr. Das Haus ist abgeschlossen. Ich muss sie finden. Miquel war immer noch Julians bester Freund und er wollte ihm endlich die Wahrheit sagen. Deshalb hatten sie sich für den nächsten Tag in einer Kneipe in der Avenida del Tibidabo verabredet. Sie war nicht auf den Gedanken gekommen, dass Fumero auch in diesem Café gewesen war. In dutzenden Cafés wie diesem, einen Steinwurf vom Aldaya-Haus entfernt. Und dass, sobald Carax einen Fuß hineinsetzen würde, ein Anruf in Sekundenschnelle erfolgen würde. Als das Polizeiauto vor dem Café hielt und der Kellner sich in die Küche zurückgezogen hatte, spürte Miquel die gelassene Ruhe des Verhängnisses. Carax las seinen Blick. Beide sahen die drei Männer in den grauen Mänteln durch die Scheibe. Fumero war nicht dabei. Er hatte seine Aasgeier geschickt. Lass uns verschwinden. Miquel sah den Revolver in Julians Hand und die Entschlossenheit in seinem Blick. Wir können nirgends hin. Er riss Julian die Pistole aus der Hand. Gib mir deine Papiere, Julian. Die Polizisten setzten sich scheinbar gleichgültig an die Theke. Die Papiere. Jetzt sofort. Was ist mit Nuria? Erinnere dich an unser Abkommen. Wenn ich sterbe, gehört alles dir. Miquel stand vom Tisch auf und ging auf die Polizisten zu. Er war nur noch 3 Meter von ihnen entfernt, als er den Revolver zog. Achtung! Der hat eine Waffe! Der erste Schuss zerschmetterte ihm den Unterkiefer. Der zweite Schuss ging in den Bauch des anderen Polizisten. Für den dritten Schuss blieb Miquel keine Zeit mehr. Der letzte Polizist hatte ihm seine Waffe an die Rippen gesetzt, genau über dem Herzen. Richte Fumero einen schönen Gruß von Carax aus. Und dass ich mich noch immer an sein Matrosengewändchen erinnere. Miquel spürte keinen Schmerz. Der Schuss warf ihn gegen die Glastür. Als er sie durchschlug, sah er nur noch Julian die Straße hinunterlaufen. Er war 36. Älter, als er zu hoffen gewagt hatte. Als Miquel ins Leichenschauhaus gebracht wurde, war er bereits 2 Tage tot. Alles, was die Beamten bei ihm fanden, waren die Papiere von Julian Carax und das Foto von Penelope. Daraus schloss die Polizei, die Leiche sei Carax. Als der Hutmacher Fortun zur Identifizierung kam, traute er sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Fumero trat zur Leiche, erkannte Miquel Moliner und lächelte nur. Dadurch, dass Miquel als Julian gestorben war, hatte er Fumero ein perfektes Alibi geliefert. Julian hatte seine Identität verloren. Er war jetzt ein Schatten. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, sah ich, dass die Tür meiner Wohnung aufgebrochen war. Ich drehte langsam am Knauf und schlich mich vorsichtig rein. Ich hätte nie nach Barcelona zurückkehren dürfen. Ich dankte dem Himmel, dass er mir Julian anstatt Miquel zurückgegeben hatte. Was du suchst, ist nicht hier. Komm, lass uns fortgehen. Wir beide. Weit weg, solange noch Zeit ist. Du weißt etwas, was du mir nicht gesagt hast. Julian, bitte. Heute Abend werde ich wieder hingehen. Ich muss Gewissheit haben. Dann komme ich mit. Das geht dich nichts an. Das ist etwas, was nur mich alleine betrifft. Er ging zum Haus und fand sie. Sie lagen beide nebeneinander. Penelope Aldaya und David Aldaya, sein Sohn. Er hatte das Ende seines Weges erreicht. Seit diesem Moment war Julian Carax tot. Er verschwand einfach. Ich sollte erst viel später wieder von ihm hören. Eines Tages erzählte mir Cabestans Sohn, der mittlerweile den Verlag übernommen hatte, dass bei ihm ein gewisser Lancoubert aufgetaucht sei und sämtliche Bestände von Caracs Büchern kaufen wolle. Ich sagte ihm, Lancoubert gebe es nicht. Das sei eine Figur aus einem Roman von Caracs. Doch er wollte nicht hören. An diesem Abend besuchte ich meinen Vater im Friedhof der vergessenen Bücher und versteckte aus Vorsicht von jedem Caracs-Roman ein Exemplar. 3 Tage später brannte das Lagergebäude vom Verlag nieder und mit ihm sämtliche Bücher von Caracs zu Asche. In den Trümmern hatte die Feuerwehr einen verbrannten Körper gefunden, den sie zuerst für tot gehalten hatte. Aber er lebte noch und wurde ins Hospital del Mar gebracht. Julian sollte 12 Monate dort liegen. Als sie den Gesichtsverband abnahmen, kam ein Totenschädel hervor. Er hatte keine Lippen und keine Wangen. Es war ein Gesicht ohne Züge, wie eine verbrannte Puppe. Ich liebe dich. Lass mich. Im Oktober 1937 nahm ich ihn mit nach Hause und pflegte dort seine Wunden und las ihm täglich 2 Stunden vor, bis er langsam wieder zu Kräften kam. Doch er sprach nie ein Wort mit mir. Als ich eines Tages von der Arbeit zurückkam, war Julian nicht da. Er kam erst am nächsten Morgen wieder und legte ein paar Münzen auf den Tisch. Von da an ging er jede Nacht aus. Ich traute mich nicht, ihn zu fragen, wohin er gehe. Aber seit dieser Zeit hörte ich auf der Straße immer wieder Geschichten über einen Menschen, der Schaufensterscheiben von Buchhandlungen einschlug und Bücher verbrannte. Manchmal verschwand Julian tagelang, doch er gab nie eine Erklärung ab. Für Fumero erwiesen sich die Kriegsjahre als sehr ergiebig. Seine Allianzen wechselten von Monat zu Monat. Alle fürchteten ihn und wollten ihn auf seiner Seite haben. Er schien Julian vergessen zu haben. Mittlerweile war Julian zum Aldaya-Haus zurückgegangen und lebte dort in den Ruinen, wo er, halb Gespenst, halb Bettler, sein Leben abschritt und die Gräber bewachte. Er war der Meinung, alle seine Bücher vernichtet zu haben, bis eines Tages ein großmäuliger Buchhändler namens Gustavo Barceló sich vor einigen Sammlern brüstete, ein Exemplar vom Schatten des Windes ausfindig gemacht zu haben. Ein Buch, das ich damals im Friedhof der vergessenen Bücher versteckt hatte, war in deine Hände gelangt, Daniel. Du, der du das Buch um keinen Preis verkaufen wolltest und Caracs aus den Winkeln der Vergangenheit zu retten versuchtest, hattest ihm eine seltene Sympathie, ja Respekt eingeflößt. Ohne dass du es wusstest, beobachtete und studierte er dich. Dieser Bursche erinnert mich an mich selbst. Lass ihn in Ruhe. Er ist noch ein Kind. So vergingen die Jahre und Julian lebte immer stärker durch dich. Er erzählte mir immer von dir, von deinem Freund Fermin und von einem Mädchen, in dem er die neue Penelope sah, deine Bea. Ich wusste, dass du und Julian euch irgendwann begegnen würdet. Aber es gab noch einen, der spürte, dass du ihn mit der Zeit zu Julian führen würdest, Fumero. Er hatte das Foto mit Penelope in der Buchhandlung liegen lassen, damit du es findest und weiter auf der Suche bleibst. Fumero hat keine Eile. Er lebt, um sich zu rächen. Ich weiß, dass der Moment nah ist, dass ich von seiner Hand sterben werde. Ich spüre, dass es, entgegen meinen Hoffnungen, mein Schicksal ist, dir diese Geschichte zu übergeben. Was auch geschehen mag, Daniel, du bist meine einzige wirkliche Hoffnung. Denk an mich und lass mich nicht gehen. Es wurde schon hell, als ich Nuria Monforts Manuskript zu Ende gelesen hatte. Das war meine Geschichte. Unsere Geschichte. In Caracs verlorenen Schritten erkannte ich jetzt die meinen. Müdigkeit, schlechtes Gewissen und Angst überfielen mich. Doch ich war außerstande, zu Hause zu bleiben und mich vor den Folgen meiner Taten zu verkriechen. Mit vor Kälte brennender Kehle kam ich zum Haus der Aguilars. Was willst du? Die Augen meines Freundes durchbohrten mich kalt. Ich will zu Bea. Du kannst mir den Schädel einschlagen, wenn du willst, aber ich werde nicht eher gehen, bis ich mit ihr gesprochen habe. Meine Schwester ist nicht da. Thomas, Bär ist weggegangen. Weggegangen? Wohin denn? Ich dachte, du wüsstest es. Ich? Jetzt komm schon, lass mich rein. Bär! Bär! Bär, ich bin's, Daniel! Ist keiner da. Wie ich dir schon gesagt habe, Bär ist vor 2 Tagen abgehauen und meine Eltern suchen sie überall wie wahnsinnig und die Polizei ebenfalls. Thomas! Halt den Mund! Mein Vater war mit ihr beim Arzt! Wieso? Ist sie krank? Ja, krank. Von dir, du Schwachkopf. Meine Schwester ist keine Jungfrau mehr. Du musst es ja am besten wissen. Was hast du mit ihr gemacht? Der erste Hieb verschlug mir den Atem. Mit dem Rücken an der Wand sackte ich in die Knie. Thomas zog mich hoch. Was hast du aus mir gemacht? Du Mistkerl! Dann packte er mich am Mantelkragen und warf mich wie ein Stück Dreck die Treppe hinunter. Wenn Bär etwas zugestoßen ist, dann schwöre ich dir, dass ich dich umbringe. Nachdem ich mich aufgerappelt hatte und auf die Straße getaumelt war, bemerkte ich, dass mir ein Auto folgte. Vor Übelkeit musste ich an einer Hausmauer Halt suchen. Hey, was wollen Sie von mir? 2 schwarze Gestalten fassten mich von beiden Seiten und schleppten mich zum Auto. Fermin, da sind wir wohl zur rechten Zeit vorbeigekommen. Wer hat Sie denn so zugerichtet? Etwa Senor Aguilar? Hier, schlucken Sie das. Das war Thomas. Ist das nicht Ihr Freund? Was haben Sie ihm getan? Bea ist von zu Hause weggegangen. Ja, und weiter? Sie ist schwanger. Schauen Sie mich nicht so an, Fermin, um Gottes Willen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Zigaretten verteilen? Ich muss sie finden. Sie haben vorhin Morpheus-Tinktur zu sich genommen. Sie werden schlafen wie Granit. Nein, wirklich. Ich kann nicht. Ich glaube, Ich weiß jetzt, wo sie ist. Ich stammelte noch weiter, bis meine Lider und die Welt unaufhaltsam zusammenfielen. Als ich erwachte, waren meine Kopfschmerzen zu einem Pochen geschwunden. Erschöpft schnarchte Fermin in einem Sessel. Ich nahm meinen Mantel und meine Schuhe und schrieb auf einen kleinen Zettel: Hole Bea. Folgen Sie mir nicht. Bin bald zurück. Es war fast schon dunkel, als ich aus der U-Bahn-Station ins Freie trat. Ein paar Schneeflocken fielen vom Himmel. Die menschenleere Avenida del Tibidabo zeichnete eine endlose Allee von Zypressen. Die gespenstischen Umrisse des Aldaya-Hauses wirkten wie der Bug eines Schiffes im Nebel. Das Unkraut war zu Eisstängeln gefroren. Die Nacht brach herein. Das Wasser im Brunnen war zu einem schneeüberhauchten Spiegel erstarrt, aus dem nur die rechte Hand drohend herausragte. Der anklagende Zeigefinger wies auf die angelehnte Eingangstür. Eine Prozession von brennenden Wachskerzen führte ins Innere. Ich folgte ihnen bis zum Fuß der Treppe, dann führten sie die Treppe hinauf, weiter in einen Korridor. Die letzte stand vor Penelopes ehemaligen Zimmer. Julian? Ich öffnete die Tür und sah Bea in eine Decke gehüllt in einer Ecke sitzen. Daniel, du bist es. Ja, ich bin's, Bea. Ich stürzte auf sie zu und umarmte sie wortlos. An meinen Wangen spürte ich ihr nasses Gesicht. Ich wusste nicht, wohin. Ich habe einige Male angerufen, aber bei euch war niemand. Ich hatte Angst. Warum hast du mich Julian genannt? Er ist hier, in diesem Haus. Er kommt und geht. Er hatte mich ertappt, als ich ins Haus hinein wollte. Ohne dass ich ihm etwas sagte, wusste er, wer ich war. Er hat mich hier untergebracht und mir eine Decke, Wasser und etwas zu essen gebracht. Dann sagte er, alles wird gut. Du würdest mich schon holen. Er hat mir von Penelope erzählt und von Nuria. Wo ist er jetzt? unten in der Bibliothek. Er erwartet dort jemand. Er sagte, es ist jemand, den du mitbringen würdest. Ich solle mich aber nicht von der Stelle rühren. Bleib hier, ich bin gleich zurück. Ich schaute vorsichtig ins Treppenhaus. Ich erkannte einen fahlen Schatten mit einem kapuzengleich aufgesetzten Hut und einem Revolver in der Hand, blitzend wie eine Sense. Fumero. Geh auf keinen Fall hier heraus. Verlass mich jetzt nicht, Daniel. Ich muss Carax warnen. Vorsichtig glitt ich zur Haupttreppe. Keine Spur mehr von Fumero. Mit angehaltenem Atem tastete ich mich zur Bibliothek weiter. Etwas ragte an der Wand hervor. Ich trat hinzu und erkannte ein Messer, das ein Foto aufgespießt hatte. Auf dem Bild lächelten Julian und Penelope als Teenager. Das Messer steckte genau in Julians Brust. Ich drehte mich um und sah in den Lauf von Fumeros Revolver. Wo ist Carax? Er wusste, dass sie kommen würden und ist gegangen. Ich blas dir den Kopf weg. Das wird dir nichts nützen. Carax ist nicht hier. Mach den Mund auf. Mach ihn auf, sonst schieße ich ihn dir auf. Ich spürte, wie die Übelkeit in mir hochkroch. Jetzt denk nach, du Stück Scheiße, ob du einen Grund zum Weiterleben hast. Dann sag mir, wo Carax ist. Unten. In der Krypta. Du führst mich. Du sollst dabei sein, wenn ich ihm erzähle, wie Nuria Montfort geschrien hat, als ich ihr das Messer in die... Die Gestalt erschien aus dem Nichts. Fumero schnellte herum. Aber zwei lederne Hände hatten ihn bereits fest im Griff. Carax stieß mich weg und drückte Fumero an die Wand. Ich sah, wie Zähne tote Haut zerrissen und sah Blut aus seinen Lippen rinnen. Blitzschnell griff Carax nach dem Dolch und spießte das rechte Handgelenk von Fumero an die Wand. Schnell, bring Bea hier weg, Daniel! Ich wollte nicken, aber meine Augen wurden von Fumero angezogen, der mit dem Messer kämpfte. Mit einem Ruck riss er es los, sackte in die Knie und hielt sich den verletzten Arm. Lass dir Bea nicht wegnehmen. Von nichts und niemandem. Behüte sie mehr als dein Leben. Geh jetzt! Geh! Geblendet von Hass schaute Fumero auf uns. Zurück! Hier geht keiner weg. Er hatte eine kleine Pistole aus der Tasche gezogen und richtete sie auf Carax. Gut, dass ich immer noch eine kleine Lebensversicherung im Ärmel habe. Julian wich zurück, doch es gab keinen Ausweg. Es ist soweit, Carax. Die Zeit ist gekommen. Carax stand reglos im Raum und erwartete die Kugel. Sag auf Wiedersehen. Es gab für mich nur eine Möglichkeit. Mit einem Sprung stürzte ich mich auf Fumero. Der Knall erreichte mich aus der Ferne. Die Welt war wie in der Luft erstarrt. Es gab keinen Schmerz, nur ein dumpfes Ziehen. Ich schaute auf und da sah ich sie. Bea kam langsam näher und schüttelte ungläubig den Kopf. Fumero lauerte hinter der Tür. Eine Kugel durchdrang Carax rechte Hand. Ein Wimpernschlag später fiel der Mann ohne Gesicht über Fumero her. Es war Lan Coubert, wie ich ihn vor vielen Jahren bei der Lektüre des Buches zu fürchten gelernt hatte. Diesmal gruben sich Couberts Klauen in Fumeros Augen und schleiften ihn wie Haken mit. Ich glaubte zu sehen, wie sein Körper zappelte, während Coubert ihn zur Tür zerrte, ihn dort am Hals packte und dem gefrorenen Brunnen entgegenschleuderte. Ich glaubte zu sehen, wie die Dolchhand des Engels seine Brust aufspießte und wie seine verdammte Seele den Atem aushauchte. Jetzt sank ich in mich zusammen. Die Dunkelheit färbte sich mit weißem Licht und Beas Gesicht zog sich in einen Tunnel aus Nebel zurück. Das Zimmer war weiß und mit Dunstschleiern und leuchtender Sonne ausgekleidet. Das Licht ergoss sich wie flüssiges Gold über die Betttücher. Vom Fenster aus sah man das Meer. Julian Carax hielt mir ein Glas Wasser an die Lippen und stützte meinen Kopf. Dann nahm er mich an der Hand und sah mich mit Abschiedsaugen an. Daniel, Ich werde jetzt gehen. Wir werden uns nicht wiedersehen. Aber eines musst du noch versprechen. Was? Du musst an meiner Stelle weiterleben. Julian, ich wünsche mir, dass du weiterschreibst. Leb wohl, Daniel. Bin ich tot? Nein, Daniel, du lebst. Du hast es geschafft. Wo ist Karax? Ich habe die ganze Zeit bei dir gewacht. Hier war niemand. Aber ich habe ihn doch gesehen. Daniel! Gott sei gepriesen! Sie sind endlich erwacht. Fermin, wo kommen Sie denn her? Senor Aguilar war soeben auf dem Flur. Er sagte mir, Bea sei das einzig Gute, was er in seinem Leben zustande gebracht hat. Du sollst verdammt gut auf sie aufpassen. Ja? Ist das kein Grund, weiter zu leben? Ist das wahr, Bea? Bea lächelte mich an. Ja, Daniel. Los, Daniel. Werden Sie jetzt schnell wieder gesund. Das Leben erwartet Sie. Sie war elfenbeinfarben gekleidet und trug die Welt in den Augen. Ich erinnere mich kaum noch an die Worte des Geistlichen, noch an die hoffnungsfrohen Gesichter der Gäste, die an diesem Märzvormittag des Jahres 1956 die Kirche füllten. Es bleibt mir allein die Berührung der Lippen und der geheime Schwur, den ich auf der Haut mitnahm und an den ich mich alle Tage meines Lebens erinnern werde. Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón, aus dem Spanischen von Peter Schwar. Es sprachen Daniel Zempere und Erzähler Matthias Schweighöfer, Fermin Michael Habeck, Fumero Christian Redl, Barceló Alexander Grill, Julian Carax und Lain Coubert Silvester Groth, Miquel Moliner, Matthias Hase, Beatrice Aguilar, Nina Weniger, Vater Sempere, Wolfgang Rüther, Nuria Monfort, Caroline Schreiber, Thomas, Martin Bross. In weiteren Rollen Maximilian Hilbrand, Donata Höffer, Horst Bollmann, Jochen Langner, Reinhard Schulert und Hartmut Stanke. Viele Jahre später, Bea und ich waren längst verheiratet, fand ich in der Post ein Paket mit einem Pariser Poststempel. Es enthielt ein Buch mit dem Titel »Die Nebelburg«, Roman von Boris Laurent. Ich schlug die erste Seite auf und las folgende Widmung. Für meinen Freund Daniel, der mir Stimme und Feder zurückgegeben hat. Und für Bea, die uns beiden das Leben zurückgegeben hat. Technische Realisation Gertrud Melcher und Peter Hamacher. Musik Pierre Oser. Regieassistenz Ute Welteroth. Bearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.